Erster dankt Gott. Er ist gut. Seine Liebe bleibt für immer. Zweiter, wer kann alle Taten von Gott erzählen? Niemand kann ihn genug loben. Dritte, Menschen sind glücklich, wenn sie das Richtige tun. Sie tun immer Gutes. Vierter, Gott, denk an mich. Hilf deinem Volk. Hilf auch mir. Fünfter, ich will sehen, wie es deinem Volk gut geht. Ich will mich mit ihnen freuen. Sechster, wir haben Fehler gemacht. Unsere Väter haben auch Fehler gemacht. Wir waren böse. Siebter, unsere Väter in Ägypten verstanden Gottes Wunder nicht. Sie vergaßen seine Liebe. Am Meer waren sie gegen ihn. Achter, aber Gott half ihnen. Er wollte zeigen, wie stark er ist. Neunter, er sprach zum Meer. Das Meer wurde trocken. Sie gingen durch das Wasser wie auf einer Wiese. Zehnter, er rettete sie vor den Feinden. Er machte sie frei. Elfter, das Wasser kam über die Feinde. Keiner von ihnen blieb am Leben. Zwölfter, da glaubten sie seinen Worten. Sie sangen Lieder für ihn. Dreizehnter, aber sie vergaßen seine Taten schnell. Sie warteten nicht auf seinen Plan. Vierzehnter, in der Wüste wollten sie zu viel. Sie testeten Gott an diesem einsamen Ort. Fünfzehnter, er gab ihnen, was sie wollten. Aber sie wurden davon krank. Sechzehnter, sie waren neidisch auf Mose. Sie waren auch neidisch auf Aaron. Siebzehnter, die Erde ging auf. Sie verschluckte Datan und Abiram. Achtzehnter, ein Feuer brannte bei ihnen. Die Flammen töteten die bösen Leute. Neunzehnter, sie bauten ein Kalb aus Gold. Sie beteten eine Statue an. Zwanzigster, sie tauschten Gott gegen ein Tier. Sie beteten einen Stier an, der Gras frisst. 21. Sie vergaßen Gott. Er hatte sie gerettet. Er tat große Dinge in Ägypten. 22. Er tat Wunder im Land Hem. Er tat Wunder am Meer. 23. Gott wollte sie vernichten. Aber Mose sprach mit Gott. Mose stoppte den Zorn von Gott. 24. Sie wollten das schöne Land nicht. Sie glaubten Gottes Wort nicht. 25. Sie schimpften in ihren Zelten. Sie hörten nicht auf Gott. 26. Da schwor Gott etwas. Er wollte sie in der Wüste sterben lassen. 27. Er wollte ihre Kinder überall verteilen. Sie sollten in fremden Ländern leben. 28. Sie beteten einen falschen Gott an. Sie aßen Fleisch von toten Götzen. 29. Gott wurde sehr sauer wegen ihrer Taten. Eine schlimme Krankheit kam zu ihnen. 30. Aber Pinehas stand auf und half. Da hörte die Krankheit auf. 31. Das war gut von Pinehas. Die Menschen wissen das bis heute. 32. Am Wasser von Meriba machten sie Gott sauer. Mose hatte deshalb Probleme. 33. Sie machten Mose wütend. Er sagte Dinge, die nicht gut waren. 34. Sie töteten die fremden Völker nicht. Gott hatte das aber befohlen. 35. Sie lebten mit den fremden Völkern zusammen. Sie lernten ihre schlechten Taten. 36. Sie beteten falsche Götter an. Das wurde für sie zur Falle. 37. Sie gaben ihre Kinder als Opfer. Sie gaben sie bösen Geistern. 38. Sie töteten unschuldige Kinder. Sie opferten sie den Göttern von Kanaan. Das Land wurde dadurch schlecht. 39. Sie wurden unrein durch ihre Taten. Sie waren Gott nicht treu. 40. Gott wurde sehr wütend auf sein Volk. Er mochte sie nicht mehr. 41. Er gab sie in die Hand von Fremden. Ihre Feinde herrschten über sie. 42. Die Feinde waren hart zu ihnen. Das Volk musste ihnen dienen. 43. Gott rettete sie oft. Aber sie machten immer wieder Fehler. Sie wurden arm durch ihre Sünden. 44. Gott sah ihre Not. Er hörte ihr Rufen. 45. Er dachte an sein Versprechen. Er hatte Mitleid, weil er sie liebt. 46. Er machte die Feinde freundlich. Die Feinde hatten Mitleid mit ihnen. 47. Hilf uns, Herr, unser Gott. Bring uns aus den fremden Ländern zurück. Wir wollen dir danken und dich loben. 48. Lobt Gott, den Gott von Israel. Er ist für immer da. Alle Menschen sagen, Amen. Lobt Gott.